Epilog. Vor 2 Jahren in Felo. Alicia schleppte sich mit einem Schnaufen in den 2. Stock. Diese Arbeit als Reinigungskraft würde sie nicht viel länger durchhalten, das merkte sie schon. Michael hatte ihr ja immer wieder gesagt, dass sie auf ihre alten Knochen so einen Beruf nicht lange machen würde. Da hatte er mal wieder recht gehabt. Nicht, dass sie das ihrem Mann gegenüber zugeben würde, soweit kam es noch. Die Pension war in dieser Woche voll gewesen. Erst dieses seltsame Dorffest, wofür Leute aus der Umgebung angereist kamen, und dann noch eine Polizeiermittlung. Soweit sie das mitbekommen hatte, waren auch Andreas und die alte Frau Franke mit involviert gewesen. Inwiefern wusste Alicia nicht, war ja auch egal, solange sie bezahlt wurde. Der Andreas war heute auch gar nicht da gewesen, genauso wie die nette junge Kellnerin, die Alicia immer einen Kaffee hinstellte. Aber gut, sie würde ihre Arbeit machen und die ganze Geschichte sicherlich später irgendwann erfahren. Sie arbeitete sich den Gang hinunter. In jedem Zimmer das Gleiche. Anklopfen und schauen, ob das Zimmer auch leer war. Dann aufschließen, dann das Bett frisch beziehen, dann den kleinen Barwagen überprüfen und gegebenenfalls auffüllen, das Bad und alle Oberflächen putzen, Mülleimer leeren, Staubsaugen und fertig. Es war jeden Tag das Gleiche. Klar fand sie hin und wieder etwas, was die Gäste auf den Zimmern vergessen hatten, aber selten etwas Spannendes. Deswegen war sie auch nicht überrascht, als sie beim Staubsaugen in einem der Zimmer ein zusammengefaltetes Stück Papier unter dem Bett hervorfegte. Sie ächzte, als sie sich bückte, um das Papier aufzuheben. Sie kramte ihre Lesebrille aus ihrer Brusttasche und überflog die Nachricht. »Lieber Vincent, du fragst dich sicherlich, wo ich so plötzlich hingegangen bin. Aber ich kann einfach nicht mehr. Dieser Fall und das mit Eva hat mir einfach den Rest gegeben. Ich muss eine Pause machen und einige Dinge wieder in Ordnung bringen. Als allererstes das mit meinen Tabletten. Ich suche mir Hilfe, versprochen. Du hattest die ganze Zeit recht, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Aber lieber spät als nie, oder? Ich glaube nicht, dass ich jemals zur Kripo zurückkommen kann, zumindest nicht für eine Weile. Ich habe das jetzt so viele Jahre mitgemacht und ich kann die Fälle nicht mehr wegstecken. Ich kann das nicht mehr. Deswegen verschwinde ich auch so plötzlich. Das tut mir leid, ehrlich, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn Viktor oder Marian oder Pavlak mir reinreden würden. Ich weiß, was ich jetzt brauche und das ist Abstand. Aber nicht von dir, niemals von dir. Das heute Morgen war so schön und wenn du möchtest, können wir gern irgendwann reden, vielleicht auch über uns. Gib mir bitte ein paar Wochen Zeit, um mich zu sammeln. Und wenn du möchtest, kannst du mich dann anrufen. Ich hoffe, dass du das tun wirst. Ich will nicht nur befreundet sein. Adam. Alicia runzelte die Stirn. Diese ganzen Namen in dem Text sagten ihr nichts. Hieß die junge Kellnerin nicht Eva? Aber offensichtlich gehörte das Schreiben einem der Ermittler, die hier ein- und ausgegangen waren. Der Brief war nicht adressiert, lediglich eine Handynummer stand ganz unten in der Ecke. Sie überlegte. Sicherlich, wenn sie ganz vorbildlich gewesen wäre, könnte sie die Nummer anrufen und fragen, ob sie den Brief noch irgendwo hinschicken sollte. Aber dann könnte es ja gut sein, dass dieser Vincent, für den das Schreiben bestimmt war, den Brief gesehen und dann einfach liegen gelassen hatte. Und ganz ehrlich, Alicia hatte Besseres zu tun. Ihre einzige Anweisung war es, Wertsachen an der Rezeption abzugeben, damit sie gegebenenfalls an den Besitzer geschickt werden konnten. Dazu zählten Ausweise, Handys, Schmuck, große Summen Bargeld oder andere wichtige Papiere. Aber so ein dahingekrakelter Zettel? Niedlich zu lesen war er allemal, das musste sie schon sagen. Klang wie eine Szene aus den Romanen, die sie so gerne las, für die Michael sie immer auslachte. Aber das hier war nun mal kein Roman, sondern das echte Leben. Und im echten Leben musste sie endlich die restlichen Zimmer sauber bekommen. Sie warf den Zettel achtlos auf ihren Wagen. Sie würde den Brief einfach unten an die Rezeption legen und ihm sein Schicksal überlassen. Sie putzte hier ja nur und traf nicht die Entscheidungen, ob die Gäste wegen Fundsachen kontaktiert werden. Und selbst wenn der Brief dann doch nur im Müll landete, wird schon nicht so wichtig gewesen sein.